Tag in Landstuhler, Folge 68. Heute geht's nach Nara. Willkommen. Ich nehme euch mal mit. Nach Nara kommt ihr, indem ihr mit der Bahn südöstlich von Osaka ungefähr 1,5 Stunden fährt. Sehenswert dort oder was man so als Touri-Spots ausmacht, ist eine goldene Halle, wo der große Buddha ist. Bekannt ist es auch noch für einen Park, wo sehr viele Rehe sind, die ihr füttern könnt und Selfies machen und wie auch immer, aber eigentlich eher hauptsächlich für Kultur. Big Buddha und die Tempelanlage haben mir sehr gut gefallen. Ach, das mit den Rehe war sehr spektakulär. Hier habe ich mal Kenfutter gekauft. Ich war ja Tag vorher schon im Affenpark. Für die Asiade ist das so ein Highlight. Gibt auch im Internet zahlreiche Videos, in denen die Rehe gemerkt haben, dass wenn sie sich verneigen, dann Futter kriegen oder so. Ah, fand ich jetzt gut. Also, konnte jetzt auch ein paar relativ gute Fotos machen. Also mein Lieblingsfoto von dem Urlaub ist schon, ich bin auf der Straße, dort erhöht war wie so ein Hochbeet. Ja, dort liegt einfach das Reh drin und chillt ab. Und wie gesagt, vorne dran ist das Warnschild und ein Auto kommt gerade nach Gefahr. Achtung vor dem Reh. Wie gesagt, sehr, sehr lustig. Auf dem Weg dorthin gibt es auch so ein paar Spezialitäten, die ich probiert habe. Das eine ist so eine Teigtasche mit grünen Boden und so ein komisches Menü und so ein komisches Gewürz. Habe ich mal irgendwie, weil ich gedacht, das wäre geil, ist direkt 2 gekauft, weil hat gerade 180 Yen übrig, also sind jetzt sehr teuer. Und wie gesagt, war widerlich. Oder morgens nach dem Frühstück auf jeden Fall ging mir nicht so rein. Hat wie gesagt das in praktisch hab's bezahlt, hab dann in meiner linken Hand eins gehabt, in der rechte stecken wir es in den Mund, kau rum. Dachte irgendwie, oh, ist nicht so geil. Muss ich los, wäre stupp neben dran, in der rechts an, trickst ihm in die Hand. Und irgendwie war er so begeistert von meinem Gesichtsausdruck oder wie ich direkt so Feedback gegeben habe, er wollte es nicht haben. Gut, habe es wie gesagt trotzdem gegessen, weil wie gesagt, so schlimm war es jetzt nicht. Man muss halt vielleicht sich einfach nur so ein bisschen dran gewöhnen. Tempelbesuch wird jetzt wieder kurz davon erzählt, war aber relativ lang, weil wie gesagt, da gibt es nach verschiedene Schreine noch und Geschichten und hin und dran. Und auch die Wegstrecke sind jetzt nicht so zu unterschätzen. Das dauert dann schon praktisch ja, 3/4 der Tag. Also ich bin los so morgens um 9:30, 10:00 mit Anreise, also vor Ort 11:30, 12:00. Ja, also schafft man schon so bis 16 Uhr dort zu bleiben. Dann mit dem Zug wieder zurück. Habe mich diesmal entschieden, in Osaka, also dort, wo ich wohne, mal anzuhalten. Ich wohne ein bisschen nördlich vom Stadtzentrum. Also bin ich praktisch Osaka Station ausgestiegen. Da gibt's auch ein Taco Bell. Ja, deshalb mal wieder Zeit für Taco Bell. Bin dann praktisch durch diese Einkaufsstraße mit diesen Fresstempeln. Also da kann ich euch sagen, da ist was los. Also Menschenmasse ohne Ende. Gab dort Kugelfisch, gab also verschiedene Variationen. Natürlich auch die amerikanische Fastfood-Kette, aber die sind im Verhältnis mäßig teuer. Der Taco Bell war praktisch für 2. Etage. Fand ich, ach komm, ist ganz gut. Hatte Fensterport, kann man das Treiben so ein bisschen beobachten, war vom Eingang her ein bisschen versteckt, also man muss praktisch übers Wohnhaus, also über so einen Wohntreppenausgang hoch in den 2. Stock, war dann beim Taco Bell, wie gesagt, habe auch 2 Bilder schon auf Instagram gepostet, habe dann bestellt, hat mich 900 Yen gekostet, ist ähnlich, was, also gut wie immer, oder gut, muss man mögen, wie gesagt, ich esse Taco Bell relativ gern, ist jetzt nicht so die super übliche große Portion, aber dachte ich, komm, passt. Was noch relativ angenehm war, es gab dort Refill Getränke und sie hatten, glaube ich, 8 Sorte zur Auswahl und dort habe ich mich natürlich nicht nur satt getrunken, sondern auch nur die verschiedenen Arten, wie dort Fanta schmeckt und Cola und Light und Zero und was es da noch an Eistee gibt und so, habe ich mich doch mal ein bisschen durchgetrunken. Habe dann nach meinem Essen trotzdem noch ein paar Spezialitäten gegessen. Kannst du es wahrscheinlich nicht mehr so richtig aussprechen. Gyrozon oder so ähnlich. Das sind, wie gesagt, diese Mautaschen, die es dort gibt. Die sind spottbillig. Also kosten irgendwie 6 Mautaschen, 250 Yen. Gibt es so verschiedene Sorte oder so. Kann man mal so kurz für zwischendurch essen. Die fand ich ganz gut. Und wie gesagt, um 4:30 wird es schon dunkel. Es war ja dann schon dunkel. Dort gibt es auch ein Lichtfestival. Und wie gesagt, da habe ich noch ein paar Nachtaufnahmen gemacht mit meiner Kamera oder so. Und ja, da geht natürlich der Abend auch relativ schnell vorbei. Was dort irgendwie der heiße große Scheiß ist, ist natürlich, dass von den Riesenmalls natürlich auch Straßenmusiker gibt. Und hier war eine Boygruppe, also da waren dann so ungefähr 40, 50 Teenies, die diese anscheinend Unbekannten schon so ein bisschen angehimmelt haben oder so. Hab nur kurz ein bisschen gefilmt, aber wie gesagt, japanische Musik habe ich, ach, keine Ahnung, B, verstehe ich nichts davon, kam ich der Faszination, ach, genauso wie der Manga, nicht so ganz nachvollziehen. Es scheint ja auch irgendwie so eine irgendwas 48 so eine große Boy-Girl-Band zu geben, die da hier Auftritte hat und das Land reist oder so. Ja, muss ich mal nachlesen. Aber wie gesagt, da das irgendwie voll der heiße Scheiß ist und so viel Geld kosten wird und auch ich nicht mit einer ganz anderen Geschäftsmündung und Anzugsträger dort den Schulmädchen beim Singen zugucken will, muss ich doch mal das noch ein bisschen recherchieren. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch drin habe. Alles klar. Wie gesagt, gibt eigentlich viel zu erzählen, aber leider in unterwegs viel nicht so viel. Deshalb auch später, wie gesagt, haue ich euch die ganzen Links auch in die Blog rein und dann könnt ihr, wie gesagt, das ein bisschen besser nachlesen, brauchen euch die Arbeit nicht zu machen, im Wikipedia nachzugucken. Außerdem, wer es direkt haben will, kann, dem steht es natürlich frei, das auch direkt nach dem Hörer selbst zu googeln. Alles klar, bis dann, servus.